Sonntag früh ging ein plötzlicher Schneesturm über die Insel. Zwischen den grünen Hecken lag Schnee. Mein junger Sohn holte mich zu einem Aprikosenbäumchen an der Hausmauer von einem Felsen weg, indem ich auf diejenigen mit dem Finger deutete, die diesen Krieg vorbereiteten, der diesen Kontinent, diese Insel, mein Volk und meine Familie und mich vertilgen muss. Schweigend legten wir einen Sack